Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Brauchen wir eigentlich Vorbilder? Welche Vorbilder haben Sie? Und warum gibt es ein paar Namen, die den meisten Menschen bei dieser Frage sofort einfallen? Keine Frage. Vorbilder sind angesagt. Zumindest in den Medien hat das Thema seit der Millenniumswende immer frische Konjunktur. Was ist für uns ein Vorbild? Fragt sich etwa eine große deutsche Wochenzeitung und bietet ihren Leserinnen und Lesern gleich eine lange Liste möglicher Vorbilder an. Motto: 50 Deutsche von gestern für die Welt von morgen. Andere Printmedien präsentierten, gestützt auf jeweils aktuelle Umfragen, die 200 Idole der Deutschen, Helden und Vorbilder. Das sind die größten deutschen Vorbilder. Oder schlicht die Vorbilder der Deutschen. Rankings, die oft nur eine kurze Halbwertszeit besitzen, wie die Beispiele von Ex-Bundespräsident Christian Wulff und Ex-VW-Chef Martin Winterkorn zeigen, die nach vergleichsweise kurzer Verweildauer auf den vorderen Plätzen wieder aus den Vorbilderlisten verschwanden. Während sich umgekehrt Namen wie Mutter Teresa, Albert Schweitzer, Martin Luther, Sophie Scholl, Konrad Adenauer oder der Dalai Lama seit Jahrzehnten konstant im Spitzenranking behaupten. Tatsächlich äußern bei Umfragen fast 90% der befragten Deutschen die Ansicht, dass in unserer komplexer gewordenen, stetig sich wandelnden Lebenswelt Vorbilder gebraucht werden. Dennoch könnte es gut sein, dass jene, die uns von Mal zu Mal mit dem Vorschlag kollektiver Vor- oder Leitbilder bedienen, ihrerseits einem kollektiven Missverständnis unterliegen. In seinem 1973 bei Hoffmann und Campe erschienenen Roman »Das Vorbild« hatte der Schriftsteller Siegfried Lenz diesbezüglichen Bemühungen bereits eine klare Absage erteilt. Fazit: Je tiefer man eindringt in das Leben, desto mehr staunt man, wie fragwürdig doch das werden kann, was man bewundert. Dort ist natürlich auch eine Gefahr der Vorbilder, dass man glaubt, es gibt Menschen, die einfach alles hinbekommen. Und sowas gibt es einfach nicht. Und es gibt ja einfach keinen Menschen, der alles genau so im idealen Maße tut, wie man sich das vorstellt. Sagt die Psychologin Ilona Bürgel. Ohne dies stellt sich ja die Frage, wann denn je ein nennenswerter Teil der Bevölkerung ähnlich bescheiden sein wollte wie Albert Schweitzer. Oder so konsequent opferbereit wie Mahatma Gandhi. Eher schon so charismatisch mächtig wie einst John F. Kennedy. So weltweit beliebt wie Herzogin Kate. So reich wie Microsoft-Gründer Bill Gates. Oder so umschwärmt wie jene von People-Magazinen unablässig angestrahlte Glitzerprominenz. Bevor uns jedoch die Begriffe ähnlich durcheinander geraten, wie dies im allgemeinen Sprachgebrauch oft der Fall ist, empfiehlt es sich, das Vorbild vom Abbild zu scheiden, das Idol vom Ideal. Um mit dem Schweizer Biologen Adolf Portmann zunächst lapidar festzustellen: Der Mensch bedarf des Menschen, um Mensch zu werden. Etwas differenzierter hat es der 1982 verstorbene Sozialpsychologe Alexander Mitscherlich formuliert. Der Mensch kommt ungebildet und unkultiviert auf die Welt. Sein Reifungszustand bei der Geburt ist sehr weit vom Reifungsziel entfernt. Damit sich der junge Mensch besagtem Reifungsziel erfolgreich nähern kann, tritt vom ersten Lebensmoment an in Kraft, was die Psychologie je nachdem als Identifikation bzw. Introjektion bezeichnet. Gemeint ist jener Vorgang, bei dem sich sämtliche als bedeutsam erlebte Eindrücke in das gleichsam noch unbeschriebene Gehirn des Kleinkindes wie in eine Wachstafel eingravieren. Als prägend, um im Bild zu bleiben, erweist sich dabei zunächst vor allem das Verhalten der Eltern. Eltern haben eine sehr große Vorbildwirkung auf Kinder und sie haben sie auch sehr lange. So der Sozialpsychologe Robert Busching. In der Adoleszenz nimmt diese Vorbildwirkung zwar etwas ab, ihre Relevanz nimmt ab, sie bleibt aber weiterhin bestehen. Wenn man sich solche entwicklungspsychologischen Prozesse anschaut, dann fängt Nachahmen unmittelbar im frühesten Babyalter schon an. Der gesamte Spracherwerb, um mal ein Beispiel zu nehmen. Wir lernen ja nicht sprechen, indem uns irgendwer die Sprache beibringt, sondern wir ahmen nach. Insbesondere die Personen, die mit uns viel kommunizieren und mit denen wir viel reden, ahmen wir nach. Und schon nach einem weiteren Jahr haben Kinder gelernt, ihre eigene Muttersprache von anderen Sprachen zu differenzieren. Zwar zielt die früheste Identifikation des Kindes zunächst auf die Mutter, doch dann beginnt sich der heranwachsende Mensch zunehmend am Vorbild beider Elternteile zu orientieren. Gerade die ganz kleinen Kinder, wo wir sagen, da ist noch wenig Bewusstsein da, die lernen sozusagen, ohne darüber nachzudenken, von den Eltern. Das ist also das Modelllernen. Und je mehr so die eigene Bewusstheit dazukommt, je älter die Kinder werden, umso klarer ist auch eine eigene Entscheidung, an wem man sich orientiert. Ein Prozess, der sich dennoch in der Regel nur allmählich vollzieht. Fragt man etwa 9- bis 10-jährige Kinder nach ihren Vorbildern, so zeigt sich, dass sich diese nach wie vor im engeren häuslichen oder schulischen Umfeld des Heranwachsenden finden. Mein Vorbild ist mein Cousin. Mein Vorbild ist meine Mutter. Mein Vorbild ist meine Lehrerin. Mein Vorbild ist meine Freundin. Mein Vorbild ist meine Kunstlehrerin. Da ist natürlich auch erstmal so ganz viel Bewunderung und Träumerei dabei. Aber dann wird das natürlich sehr viel konkreter, weil bei der Suche nach Vorbildern geht es ja eigentlich auch immer um die Suche nach uns selbst. Also auch, was habe ich für gute Seiten, die ich leben möchte? Wie könnte das gehen? Vergleichbar jungen Vögeln, die ihren arteigenen Gesang erst lernen müssen, wissen Kinder intuitiv, dass es zum Erwachsenwerden, sprich zur Erlangung der Ich-Reife, Vorbilder braucht. Ein Umstand, der Eltern- und Lehrergenerationen früherer Epochen offenbar wenig angefochten hat. Begriffen diese doch ihre Kinder meist weniger als Bereicherung, denn als Störenfriede des eigenen Wohlbefindens. Schaut man sich die Erziehungsratgeber des 18. und 19. Jahrhunderts an, so quellen diese über von Vorschlägen zur körperlichen und seelischen Gewaltanwendung. Stets mit dem Ziel der Unterordnung des kindlichen Willens unter den Willen des Erziehers. Dabei ist die Vermittlung gesellschaftlich anerkannter Werte und Normen mitnichten eine Angelegenheit von anno dazumal. Robert Busching? Das eine sind soziale Normen, wo es darum geht, was denken die Leute oder was wird als richtig angesehen. Und die anderen sozialen Normen betreffen Fragen wie, was wird wahrgenommen, was machen die Leute? Eltern müssen mit beiden agieren und sollten insbesondere das, was wird wahrgenommen, nicht unterschätzen. Die Kinder richten sich nach ihnen. Und Kinder, imitieren klingt vielleicht jetzt oberflächlich, aber es trifft, Kinder ahmen ihr Verhalten nach und nehmen das Verhalten, das sie sehen, in ihr Verhaltensrepertoire auf. Und dieser Rolle müssen sich Eltern bewusst werden. So meint Alexander Mitscherlich in seinem Werk »Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft«: Ein Vater, der seinen Kindern Zurückhaltung beim Rauchen oder Trinken predigt, sich aber selber jeden Genuss erlaubt, vermittelt zweierlei. Erstens die Norm und zweitens den Trick, wie man diese Norm umgeht. Die bedenkenlose Weitergabe eigener Kindheitserfahrungen erklärt die Haltbarkeit der Identifizierungen mit den von der Gesellschaft als negativ beurteilten Zügen eines Vorbildes. Denn stets sind es die früh erfahrenen Vorbilder, von denen es abhängt, welcher Grad an Triebsteuerung, was für ein Gewissen und welches Ich-Ideal sich bei einem Menschen herausbildet. Zu den von der Gesellschaft als negativ beurteilten Zügen zählt bekanntlich Gewalt. Paradoxerweise sind gerade jene Computerspiele besonders angesagt, in denen Gewalt als meist einziges Lösungsmodell angeboten wird. Robert Busching hat an der Uni Potsdam die Vorbildwirkung von Videohelden und Computerspielgewalt auf Kinder erforscht und dabei auch die Rolle der Eltern untersucht. Die meisten Kinder, so fand die Potsdamer Forschungsgruppe heraus, wollten dabei zwar die Schwachen beschützen, das Gute oder die Umwelt retten und bevorzugten daher Computerspiele, deren Helden eben solche Ziele verfolgen. Der Knackpunkt ist jedoch, dass in solchen Spielen der Sieg über das Böse, sprich der Spielerfolg, meist nur unter Einsatz projizierter Gewalt erreicht werden kann. Tatsächlich stellte sich bei den Untersuchungen im Langzeitvergleich 2 bis 3 Jahre später heraus, dass Kinder, die regelmäßig derartige Spiele konsumieren, auch im Alltag zu aggressiverem Verhalten neigen als die jeweilige Kontrollgruppe. Auch hier kommt dem Verhalten der Eltern besonderes Gewicht zu. Etwa wenn Eltern vergleichbare Medien gemeinsam mit ihren Kindern konsumieren, ohne die darin enthaltene Gewalt in Frage zu stellen. In diesem Fall, so die Erkenntnis der Sozialpsychologen, nehmen Kinder das Verhalten der Eltern als Zustimmung wahr und der negative Effekt verstärkt sich. Zum Glück zeitigen jedoch nicht nur negative Verhaltensmuster, sondern vor allem auch positive Vorbilderwirkung, wie uns die Biografien von Wissenschaftlern, Forschern, Künstlern, Musikern und Schriftstellern lehren und was sich auch im Alltag immer mal wieder bestätigt. Ilona Bürgel. Ich würde bevorzugen, dass wir uns vielleicht alle ein bisschen mehr Mühe geben, ein positives Vorbild zu sein. Das geht ja bei den Eltern los. Die haben ja meistens diese Motivation, dass sie ein gutes Vorbild für ihre Kinder, für Wertevermittlung auch sein wollen. Aber das geht ja auch weiter in den Unternehmen, dass oft die Führungskräfte zum Beispiel gar nicht wissen, dass sie auch ein Vorbild für ihre Mitarbeiter sind. Durchaus im Sinne der Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach. Man muss das Gute tun, damit es in der Welt sei. Mit beginnender Adoleszenz wird in dem heranreifenden Menschen zunehmend wirksam, was der Individualpsychologe Alfred Adler als ein Streben nach Vollkommenheit bezeichnete. Hierfür helfen Identifikationen mit den jeweiligen Vorbildern und vor allem Ideale. Diese definierte der deutsche Philosoph der Aufklärung Immanuel Kant wie folgt: Ein Ideal ist vollkommen, daher nie ganz erreichbar. Doch als Wunschbild für unser Streben notwendig. Das am weitesten verbreitete und zugleich allgemeinste Ideal, so der Wiener Philosoph und Publizist Wolfgang Kraus, ist das Ideal des persönlichen Glücks. Dieses Ideal ist jedoch schwerlich auf direktem Weg zu erreichen. Also bedarf es näherliegender, sprich erreichbar scheinender Ideale, an denen sich die für das Glücksempfinden so wesentlichen Faktoren wie Selbstvertrauen, Fantasie, Hoffnung und Lebensfreude entfachen lassen. Solche Ideale können je nachdem Reichtum verheißen, Schönheit, Kraft, Ruhm, Unabhängigkeit, Mitmenschlichkeit, Religiosität oder Bildung. Meist jedoch nehmen sie konkrete Gestalt an und heißen dann etwa Topmodel, Fußballprofi, TV-Moderator, Popstar, Pilot oder Softwareentwickler. Da nahezu jedes Ideal bereits von irgendjemandem auf der Welt gleichsam idealtypisch verkörpert wird, fügen sich zu den Idealen oft die entsprechenden Namen. Verschmelzen in der Vorstellung des Heranwachsenden Ideal und Vorbild zum Idol, deutsch Götzenbild, so strahlt dessen Glanz, ohne dass es hierzu der geringsten Anstrengung bedarf, auf den jugendlichen Fan zurück. Sprich, der oder diejenige fühlt sich in der Tat ein bisschen wie der jeweils angehimmelte Star oder, heutzutage näherliegender, wie der Sieger in einer beliebigen TV-Castingshow. Dass man hierbei meist nur die Lichtseite des Idols anvisiert und die Schattenseite ignoriert, liegt im Bildcharakter von Idolen wie auch von Idealen und ist nebenbei eine der Ursachen, warum Idole und Idealisierungen während der Adoleszenz einander abwechseln, wenn sie nicht überhaupt miteinander konkurrieren. Entscheidend für das Erwachsenwerden oder das Erlangen der kritischen Ich-Reife, wie es in der Sprache der Psychologie heißt, ist, ob man dem jeweiligen Idol oder Vorbild verhaftet bleibt oder ob man sich im Laufe eines Reifungsprozesses wieder davon löst. In seinem Standardwerk zur tiefen Psychologie schreibt der Psychiatrieprofessor Siegfried Ehlhardt: Sehr oft entwickeln sich Reife und selbstständiges Urteil erst durch nachträgliches Sichlösen aus Identifikationen, die dann Schale um Schale abgestreift werden können. Anders verhält es sich bei jenen Vorbildern, die auf spezifische berufliche oder situationsbezogene Fähigkeiten hinwirken, auf bestimmte Strategien oder Verhaltensweisen. Die Rede ist von sogenannten Rollenmodellen. Das Vorbild ist tatsächlich so ein Muster, nach dem wir uns ausrichten. Also zum Beispiel unsere Oma, die einfach toll gekocht hat, oder der Meister, der für uns einfach ein Vorbild war, wie er bestimmte Sachen kann. Und das Rollenmodell, das ist nochmal für spezifischere Rollen. Also zum Beispiel, als die Frauen immer mehr in die Arbeitswelt gekommen sind, wurde oft beklagt, dass es zu wenig Rollenmodelle gibt, wie Frauen sich im Beruf entwickeln können und trotzdem einfach auch weiblich bleiben oder ähnliches. Um die Bewältigung konkreter Aufgaben und Lebenssituationen geht es also in unserer individualistischen Kultur, die seit Jahrzehnten nicht zuletzt durch Sozialängste, Überforderung, patchworkartige oder gar auseinanderbrechende Familienstrukturen gekennzeichnet ist und in denen Kinder in wachsendem Maß mit nur einem Elternteil aufwachsen. Dennoch finden sich nach wie vor zahlreiche Beispiele, wo elterliches Vorbild, Ideal und Rollenmodell eine Zeit lang fast idealtypisch zusammentreffen. Die Rede ist von jenen Fällen, wo Kinder aus innerer Überzeugung in die Fußstapfen ihrer Eltern treten, etwa indem sie den gleichen Beruf ergreifen, in den Familienbetrieb einsteigen oder als Künstler, Politiker oder Medienschaffende dem elterlichen Vorbild folgen. Und wo Eltern folglich eine Zeit lang jene Funktion ausüben, die man seit Homers Odyssee mit dem Begriff des Mentors umschreibt. Die Psychologin Ilona Bürgel. Mir gefällt der Begriff des Mentors ausgesprochen gut, weil er nämlich impliziert, dass das nicht nur ein Lehrer ist, der Wissen weitergibt oder Erfahrung weitergibt, sondern dass er auch eine Rolle hat, dass er extrem akzeptiert ist. Und in der Regel sucht man sich einen Mentor ja auch aus. Und das ist ein großer Unterschied zum Lehrer, wo man sich ja nicht immer aussuchen kann, welchen Lehrer man hat. Die Rolle und die Kunst des Mentors ist, dass er eben genau die Fähigkeiten in uns weckt und sieht, die wir vielleicht manchmal vergessen haben. Und der Mentor hilft uns, genau das zu entwickeln. Und deshalb ist das auch so eine wertvolle Person. Indes wäre es verwunderlich, wenn sich nicht auch die Funktion des Mentors inzwischen kommerzialisiert hätte. Die Rede ist von sogenanntem Coaching, Personal Training, Programmen zur Selbstoptimierung oder den sogenannten Influencern, die im Internet scheinbar ganz authentisch erzählen, welche Produkte sie am liebsten benutzen oder wo sie den Urlaub verbringen und deren arrangierte und gestylte Vorbildhaftigkeit die jeweiligen Follower zu nichts anderem als dem jeweils erwünschten Konsumverhalten animieren soll. Dabei verspricht, wie schon gesagt, nicht alles, was glänzt, Gold und Erfolg. Genau dieser Punkt, dass oft eine Illusion vermittelt wird, dass jemand einfach überall perfekt ist. Das ist natürlich eine Gefahr, weil wir sowieso schon in einer Gesellschaft leben, die auf den Einzelnen einen extremen Optimierungsdruck ausübt. Wir wollen schön und schlank und intelligent und liebenswürdig sein und bitte alles gleichzeitig 100% Minimum. Und die Vorbilder sind eben auch solche Supervorbilder. Und das kann dann natürlich Stress auslösen und das kann gerade auch in Entwicklungsphasen von jungen Menschen natürlich wirklich gefährlich sein, weil sie dann so den Eindruck bekommen, so gut bin ich sowieso nicht. Also macht es auch gar keinen Sinn, irgendwo gut zu sein, wenn ich insgesamt sowieso nicht so ein toller Mensch bin. Umso wichtiger ist es, dass wir uns im Leben nicht nur an jenen strahlenden Leitbildern orientieren, sondern auch Vorbilder suchen, wenn es im Leben nicht wie gewünscht läuft oder wenn man in irgendeiner Weise scheitert. Gehören zum Leben ganz selbstverständlich doch beide Aspekte. So folgt daraus fast von selbst die Empfehlung, dass wir gelegentlich auch darüber berichten, wie wir eine schwierige Situation bewältigt oder eine Lebenskrise gemeistert haben. Ganz im Sinne von Marie von Ebner-Eschenbach. Man muss das Gute tun, damit es in der Welt sei. Vorbilder, Rollenmodelle, Ideale. Warum wir sie brauchen. Sie hörten eine Sendung von Reinhard Schlüter. Die Sprecher waren Susanne Schröder, Thomas Birnstiel und Heinz Peter. Ton und Technik Lydia Schön-Krimmer. Regie Axel Wostri. Redaktion Susanne Pölchau. Eine Sendung von Radio Wissen.